Dialoge, Seite 252, Machiavell. Vergiss nicht, dass die öffentliche Geldwirtschaft vielfach auch eine Angelegenheit der Presse ist. Dialoge, Seite 253. Welche Hilfsmittel bieten doch die amtlichen Mitteilungen dem Herrscher, der von geschickten Männern umgeben ist? Ich vernahme, dass mein Finanzminister die Sprache der Ziffern mit einer wunderbaren Klarheit spreche und dass sein schriftstellerischer Stil von einer tadellosen Reinheit sei. Es ist gut, ohne Unterlass das zu wiederholen, was wahr ist, dass sich nämlich heute die Gebarung mit den öffentlichen Geldern im vollen Lichte des Tages abspielt. Unser Verrechnungssystem, die Frucht langjähriger Erfahrung, zeichnet sich durch die Klarheit und Bestimmtheit des Verfahrens aus. Es verhindert Missbräuche und gibt niemandem, vom letzten Beamten bis zum Staatsoberhaupt selbst, die Möglichkeit, auch nur den geringsten Betrag seiner Bestimmung zu entziehen oder davon einen regelwidrigen Gebrauch zu machen.